Herzlich willkommen zum Vierecken 211er Transfer Report. Diesmal eine sehr melancholische Ausgabe, Pocho. Denn wir müssen wichtige Sachen vorne ranstellen. Rest in Peace, James Gandolfini. Letztes Mal noch drüber gesprochen. Ja. Ich finde, wir sollten jetzt kurz innehalten. War der größte, Pacho. Ja, ist auf jeden Fall ein ganz besonderer, sagen wir es mal so. Ganz besonderer Mensch. Ein Mensch, der die wahrscheinlich beste TV-Serie aller Zeiten erst möglich mal gemacht hat. Denn Tony Soprano war eine der größten Serienfiguren, die man sich vorstellen konnte. Die Sopranos ja auch erst kürzlich gekürt als beste Serie, also als Serie mit dem besten Drehbuch. Und tja, Pacho. Ich beneide dich ein bisschen, dass du noch alle 7 Staffeln Sopranos vor dir hast. Du bist wirklich ein jungfräulicher Mensch. Du kannst noch 7 Staffeln Tony Soprano miterleben. Aber Potsch, es nützt nichts, ne? Nee, es wird nichts mehr nachkommen, sagen wir es mal so. Das kann man festhalten. Ja. Naja, gut. Könnte man auch schon so eruieren, dass da nichts mehr nachkommt bei den Sopranos. Das stimmt auch, ja. Wenn man die letzten Folgen dann gucken würde. Pocho, schwieriger Anfang, aber Ehre, wem Ehre gebührt, James Gandolfini, großartig. Gott möge ihn selig haben. Im Mafia-Himmel, oder? Gibt es einen Mafia-Himmel? Ich glaube schon. Den gibt es mit Sicherheit. Also da wird der oberste Pate wird da irgendwo sitzen und wird versuchen, die Leute zu kontrollieren. Ich denke auch, Tony Soprano und Don Corleone sitzen jetzt schön zusammen beim Gläschen San Pellegrino. Dazu eine schöne Bruschetta. Ja, ich denke auch, die sitzen da schön an so einem kleinen Tischchen, ne, mit so einer gestreiften, rot-weiß gestreiften Tischdecke, mit so einer Kerze, die so leicht überquillt, der Wachs Ja. muschelt da so rüber und so, du Auf so weißt einer es. alten Weinflasche, ne? Genau, so eine alten Weinflasche, und ich kann mir gut vorstellen, die beiden, die werden jetzt schöne Confed Cup gucken. Ja, das denke ich auch. Mann, Gut. ist das uninteressant. Der Confed Cup, ne? Ja. Ja? Naja. Sieht da vor allen Dingen danach wieder aus, dass die Spanier wieder einen Durchmarsch machen. Ja. Aber die Brasilianer, dank Neymar, sind ja auch wieder gut im Rennen. Ja. Pocho. Ich würde sagen, wir gehen dann auch gleich in Medias Res, wie man bei uns Fachleuten sagt. Aber ich würde fast starten, das war eigentlich meine erste Eingangsphase dieser Sendung. Sie sollte eigentlich auch ein bisschen melancholisch daherkommen, aber dann kam das ja mit James Gandolfini dazwischen, und zwar der ewige Oker. Ja, Nikolov hat nach 20 Jahren die Eintracht verlassen, und zwar in Richtung Philadelphia. Ja, Philly, Baby. Er will sich seinen Traum erfüllen, wie er zu lesen war. Also er wollte immer seinen Horizont erweitern. Das hat er wohl schon vor mehr als 10 Jahren mal gesagt. Ist ein bisschen schlecht, dann erst 10 Jahre zu warten und das auch noch bei Eintracht Frankfurt. Aber jetzt mal um ernst zu werden, Oka Nikolov seit 1991 das Trikot von Eintracht Frankfurt getragen. Da waren sicherlich ein paar unserer Hörer noch gar nicht auf der Welt. Nee. Und das gibt es auch nur noch ganz selten in der Bundesliga besonders. Aber, und um da jetzt auch ein bisschen aktueller zu werden, sicher wird das für Okan Nikolov auch ein bisschen Neuland werden. Sicherheit. Was hatten wir da In gelesen? Amerika. Er soll da als Mentor auch ein bisschen fungieren? Ja, habe ich auch so gelesen. Er soll die jungen Spieler ein bisschen overbringen, würde ich mal fast schon Ja. sagen. Und ja, ich meine, klar, es ist natürlich ein Traum, denke ich, für uns alle, auch mal in Amerika seine Arbeit zu tun, wenn man dann auch noch Spaß daran hat. Ob er jetzt natürlich mit 39 Jahren noch die große Karriere in Amerika vor sich hat, wage ich zu bezweifeln. Wo du gerade Overbring erwähnt hast, dir und mir, beziehungsweise dir ist aufgefallen, dass das Bray Wyatt, die Wyatt Family, das Stable erweitert wird durch die Ludolphs. Ja, das wird ganz schnell gehen. Bin ich mal gespannt, ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es dann doch, ich glaube, es sind ja nur noch 3 Ludolphs, ne? Ja, genau. Dass das Stable auf 6 Mann Ja. aufgestockt wird. Und kann ich mir auch gut vorstellen, so Peter Ludolph mit einem 450 Splash. Ja. Top Rope, ja. Kann ich mir gut vorstellen, das wird was. Aber Oka Nikolov, ein unfassbarer Sympath, oder? Ja, auf jeden Fall jemand, der immer zu seiner Sache gestanden hat. Und davon, wie ich eben sagte, gibt es halt zu wenige, die zu ihren Vereinen stehen und so weiter. Ich denke auch, dass er war ja eigentlich, naja, er war ja nicht immer die Nummer eins, das muss man ja immer dazu sagen. Aber wenn dann Not am Mann war, hat er ja auch seinen Gleichen gestanden. Und ich würde mal sagen, es ist natürlich fürs Publikum bei der Eintracht sicher ein schwerer Schritt, aber auch, ich glaube, auch die akzeptieren diesen Schritt. Und für Frankfurt geht es dann halt mal wieder jetzt daran, einen Torwart zu finden, der zu ihren Ansprüchen passt. Denn anscheinend soll das keine Eintagsfliege gewesen sein mit der Qualifikation für den Europapokal. Denn jetzt sieht es so aus, als ob die Frankfurter ganz, ganz dicht an einer Verpflichtung von Niklas Bendtner stehen. Ja, das ist natürlich dann schon mal vom Namen her natürlich ein großer, der natürlich durch sein auffälliges Verhalten als Enfant-Terrible irgendwo natürlich bestimmt ein schwieriger Charakter ist. Aber sicher der Eintracht aus Frankfurt auch irgendwie gut zu Gesicht stehen würde, finde ich. Definitiv. Niklas Bendtner war ja auch so ein bisschen mit Borussia Mönchengladbach ins Gespräch gebracht worden. Und ja, du hast ja schon gesagt, oh, das wird eng für den guten Luc Dion da vorne. Ja. Aber es sieht wohl nicht danach aus, ne? Das, nee. Da fehlen jetzt wohl die Euros nach dem Raphael-Deal. Ja, Raphael so für, sagen wir mal, zwischen 5 und 6 Millionen wohl, so wie es aussieht, Kicker berichtet auch schon davon, nach Gladbach zu seinem Ziehvater, zu seinem, ja, ich wollte schon fast sagen, väterlichen Freund, Lucien Favre. Väterlichen Post vielleicht auch schon. Ja, vielleicht auch das, ja. Favre bekommt seinen Wunschspieler, liest man in den Medien hier im Rheinland. Ja. Es ist natürlich so, dass er sowohl in Zürich als auch in Berlin gute Arbeit mit Raphael geleistet hat. Und ich glaube auch wenn ich noch ein bisschen skeptisch bin, und da bleibe ich auch bei, ich glaube aber, dass wenn Raphael nochmal zu einer Form finden kann, wie in dieser tollen Hertha-Saison, als sie, glaube ich, Dritter geworden sind, oder wie viel da sind sie geworden? Ich weiß es gar nicht, oder Zweiter? Zweiter nicht, ne? Auf jeden Fall, wo sie ganz lange auch oben standen unter Lucien Favre. Meine war Zweiter es, waren sie sogar eine lange Zeit. Zweiter waren sie sogar, ne? Da hat Raphael ja auch eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Und ich glaube halt, dass wenn er nochmal an dieses Niveau anknüpfen kann, dann nur unter diesem Trainer. Und von daher freue ich mich auch ein bisschen darauf. Ich denke auch in der 51. Bundesliga-Saison, die wir ja komplett zum ersten Mal zusammen begleiten werden, da werden wir auch ein Holzauge auf den guten Raphael werfen. Ich als großer Kritiker Raphaels, ich bin kein großer Fan von ihm. Ich fand ihn jetzt bei Schalke wirklich nicht mehr impulsmäßig irgendwie auftrumpfen oder so. Der ist ja nur noch ab und zu reingekommen, konnte dann aber auch nicht wirklich Akzente setzen. Also das... Ich sehe ihn dann doch ein wenig kritisch, muss ich fast schon sagen. Mhm. Aber ich bin sehr gespannt, wie er dann bei Gladbach... Wir können auch eine kleine Rubrik machen. Eine Rubrik? Eine Raphael-Rubrik. Ja. Ja, man muss jetzt natürlich abwarten, wie auch das System entsteht oder wie er sich das vorstellt, der Herr Favre und so, wie es denn dann sein wird, auf welcher Position er spielt, wer deswegen gegebenenfalls sogar um seinen Platz bangen muss. Ich glaube ja, dass er auf so einer Position der 9,5 spielen könnte, hinter Luc de Jong, der sicherlich weiterspielen wird und dann gegebenenfalls sogar jemand Probleme kriegen könnte auf den Außenpositionen von Leuten wie Arango, die gegebenenfalls durch einen Einsatz auf dieser Seite dann von Raphael dann Probleme kriegen könnten. Aber es ist da ja noch gar nicht so Stein gemeißelt und ich bin einfach gespannt, wie der Saisonauftakt aussehen wird. Ich glaube aber schon, dass wenn Raphael kommt, dass er dann auch gesetzt ist beziehungsweise auf jeden Fall spielen wird. Ja, denn er spielt ja, glaube ich, auf der Position von Younes, ne? Ja, es ist auf jeden Fall, Younes hat auf jeden Fall diese Position auch in der letzten Rückrunde ja öfters ausgefüllt. Ich kann mir vorstellen, dass Younes gegebenenfalls jetzt noch verliehen wird, vielleicht zu einem Zweitligisten oder sowas, um halt Spielpraxis zu sammeln, um da wirklich diesen Charakter, den er ja angeblich hat, beziehungsweise diese Qualitäten, die er hat, die man auch schon aufblitzen sehen konnte, aber natürlich hat er noch nicht so viele Spiele gemacht, dass man davon sagen kann, dass es auf jeden Fall so ein großes Talent ist, wie manchmal genannt wird. Aber ich glaube halt, dass wenn es dazu kommt, dass er ausgeliehen werden sollte, dass ihm das nur gut tun kann. Von mir ist auch für 2 Jahre, denn er ist noch ein sehr junger Mann. Und wenn er dann zurückkommt mit Spielpraxis und Stärke, ist er sicher auch eine Alternative. Ne? Raphael soll ja Vertrag bis 2017 kriegen, von daher ist er wohl ein bisschen länger noch bei der Borussia. aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass Younes sicher keiner wäre, den man verkaufen sollte, sondern gegebenenfalls mal 2 Jahre wirklich in die zweite Liga verleihen sollte, dass er Spielpraxis auch körperlich ein bisschen zulegt, was meiner Meinung nach wichtig ist. Und ja, dann glaube ich, dass Younes auf jeden Fall zurückkommen wird und Raphael, wie gesagt, bei ungefähr zwischen 5 und 6 Millionen Ablöse und sicher auch einem hohen Jahresgehalt, auch wenn er sicher Einbußen machen muss im Gegensatz zu Kiew, wird sicher ein Spieler sein, der bei der Borussia eine große Rolle spielen wird. Ich lese hier gerade bei Sky Sport News HD, dass am 20. bis 21. Juli ja der T-Home Cup bei euch ist, ne? Ja, ja. Wie sieht denn das da bei dir aus? Hast du da schon irgendwie, was wird denn das sein? Samstag, Sonntag oder Freitag, Samstag? Ich war da auch schon mal in Hamburg. Ich glaube, Samstag, Sonntag ist das. Da könnte man ja eigentlich. Bei mir ist das Problem, dass ich wahrscheinlich, ich habe ja schon nachgeguckt, dass ich den Samstag nicht freikriegen werde. Und nur für den Sonntag hinzufahren lohnt sich kaum. Ich muss mir jetzt nochmal überlegen. Muss man sich mal angucken. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass ich beim Cup. Ah, zwei Tage, weiß ich nicht, dann müsste ich ja hin und zurück. Aber ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da mal vorbeigucken werde beim T-Home Cup. Weil nur um den Pep auch vorher schon mal zu sehen. Den, ne? Pep mal natürlich angucken, natürlich. Ja. Boccio, du hast mich wieder durchschaut. Josep! Der Josep! Macht übrigens seine PK auf Deutsch, so gehört sich das. Mit dem rollenden R bestimmt. Mit dem rollenden R, das wird super. Köln. Köln war ja auch in den letzten Ausgaben ein größeres Thema bei uns. Und zwar der Hans-Jörg Schmadtke. Oder nur Jörg Schmadtke? Ich glaube, er heißt nur Jörg. Oder? Heißt er nur Jörg? Ich sage zu allen Jörgs immer auch Hans gerne dazu. Ja. Das kommt sich, finde ich, so in Deutschland. Ja. Hans-Jörg. Zweiten Namen haben, ne? Ich finde, jeder Jörg sollte auch Hans davor heißen. Ja. Jörg Schmadtke, seinerzeit, seines Zeichens Ex-Manager von Hannover 96. Da bandelt sich wohl was an mit den Geißböcken. Ich fände, das ist ein ganz guter Deal. Ich glaube, ja, Köln, da kommt er eh aus der Gegend her, ne? Dann könnte er mit seiner Familie wieder endlich nach Hause ziehen und das wäre auch, glaube ich, privat ganz gut für ihn. Hat sich ja jetzt letztlich wenig negativ über den HSV geäußert, der gute Schmadtke. Und dass er sich hat blenden lassen vom Präsidium und von der Stadt etc. fand ich ein bisschen lame, die ganzen Aussagen. Aber ich bin gespannt. Köln und Schmadtke, das könnte ganz gut sein. Wobei ich eher glaube, dass da Köln mehr profitiert als Schmadtke. Es wäre ja sicher irgendwo alleine von der Wichtigkeit im deutschen Fußball aktuell in Rückschritt für Jörg Schmadtke. Denn von einem Europa-League-Teilnehmer wie Hannover 96 in die zweite Liga ist natürlich dann irgendwo ein Rückschritt. Aber ich glaube auch, genau wie du es auch sagst, dass der 1. FC Köln dadurch sehr, sehr, sehr stark davon profitieren kann, so einen starken Mann beziehungsweise so einen extrovertierten Mann mal an dieser Position zu haben, weil das hatten sie lange nicht mehr, beziehungsweise haben da überhaupt keinen hingekriegt, den sie da hinsetzen können. Und ich glaube auch, dass dieses ganze Neuanfang-Thema, was bei Köln ja jetzt doch ein bisschen rauskristallisiert nach dem Abgang von Clemens zum Beispiel, der ja zu Schalke 04 wechselt für die festgeschriebene Ablösesumme, da zeigt sich meiner Meinung nach dann auch, dass wenn diese Verpflichtung von Jörg Schmadtke funktionieren könnte oder sollte, dass da Köln sicher vielleicht in der nächsten Saison direkt eine Rolle um den Aufstieg spielt, denn alleine mit der Trainerverpflichtung und dann noch Jörg Schmadtke dazu glaube ich nicht, dass man davon weiterreden kann, dass Ziele ein einstelliger Tabellenplatz in der zweiten Liga sind. Der Weg, um mal kurz ein bisschen abzuschweifen, von Schalke gefällt mir sowieso ganz gut. Ne? Mit Draxler hat man ein Megatalent. Gibt es ja auch Gerüchte, dass da Mourinho sehr heiß auf Julian Draxler sein soll. Aber mit Kolasinac, mit Clemens, mit Draxler, da hast du wirklich gute, junge, deutsche Spieler. Das ist schon gut, was Schalke da macht, was der alte Horst Held da fabriziert. Und ich glaube sogar, dass das sehr stark an Jens Keller liegt, der meiner Meinung nach immer schon sehr auf junge Spieler gesetzt hat und dass er da sicher auch eine ganz große Rolle spielt. Und ich bin ja der Überleitungsminister hier bei 4-11er. Und ich habe natürlich nicht ohne Grund Schalke angesprochen und diese ganzen jungen Talente. Ich bin ja sowieso ein Freund von so welchen Transfers, dass man da wirklich diese ganzen deutschen Megatalente eher in Deutschland hält und dann im Alter eines Özils oder Khedira sie dann ins Ausland schickt, wenn sie schon ein bisschen gestanden sind, wenn man schon definitiv sehen kann, dass sie eine gewisse Klasse vorweisen können. Ich finde das echt ganz gut und bin auch wirklich sehr gespannt, wie Schalke nächste Saison aufspielen wird. Sowieso, die nächste Saison wird so unglaublich spannend, diese ganze Geschichte mit Freiburg, ne? So viel Aderlass, so viele Spieler, die weggegangen sind. Jetzt diese Woche schon wieder einer, ne? Zwar kein Stammspieler, aber irgendein Stürmer wechselt ja, glaube ich, nach Belgien. Ich habe den Namen leider vergessen. Und so das finde ich sehr, sehr interessant, eben wegen Christian Streich, weil man dem extrem natürlich Erfolg wünschen würde. Dann mit Schalke, diese ganze Geschichte mit den jungen Spielern, finde ich sehr interessant. Mit Bayern natürlich, wie das mit Guardiola laufen wird. Und wir kommen gleich auch nochmal zu den Bayern, wie das dann mit den etwaigen weiteren Transfers so sieht. Mit Gladbach und Hannover natürlich, aus Gründen, die man, glaube ich, nicht näher erklären muss. Und mit Dortmund ist auch sehr interessant. Über Lewandowski, da ist es mir fast schon zu blöd, weiter zu diskutieren, was da jetzt los ist. Ich habe so langsam das Gefühl, dass Guardiola gar nicht so geil auf Lewandowski ist, weil er möchte, glaube ich, eher einen anderen Fußballoffensiv spielen. Und bin da sehr gespannt, denn es gibt ja wohl anscheinend noch kein offizielles Angebot für Lewandowski. Aber es gibt so viele interessante Geschichten nächstes Jahr, nächste Saison in der Bundesliga, in der 51. Saison, wie zum Beispiel auch Berlin, finde ich auch sehr interessant, ne, wie das dann da weitergeht mit Baumjohann. Absolut, absolut. Auch die anderen Aufsteiger genauso. Oder beziehungsweise der andere Aufsteiger, den wir ja hier nicht namentlich oft erwähnen werden, aber meiner Meinung nach der BTSV, ihr Wichser. Ja. Meiner Meinung nach vergisst man aber auch, was ich auch spannend finde, schon mal als kleinen Vorausblick, ist natürlich, wie wird sich die ganze Hoeneß-Sache weiterentwickeln, denn das ist ja in letzter Zeit recht still darum geworden. Ja, stimmt. Ist klar, in der Sommerpause kommt sowas nicht oft raus und geht nicht weiter, aber auch da hängt natürlich irgendwo das Schicksal des FC Bayern München auch irgendwo ein bisschen dran. Mhm, mit Sicherheit. Aber um jetzt mal wieder zurück zum Schalke 04 zu kommen, und zwar gibt es ja da diese Hängepartie, diese Causa Goretzka. Ne, wird, hast du schön gesagt, ja. Wird er eigentlich als das größte deutsche Fußballtalent die ganze Zeit tituliert? Ich meine, ich lese immer nur das größte deutsche Fußballtalent. Ja, das sind ja sehr viele Spieler, das muss man ja sagen, wie es ist. Und es gibt ja auch ewige Talente. Ne? Ich erinnere da an einen Michael Sternkopf oder sowas. Ricken und so weiter. Das sind alles Spieler, die oft so genannt werden. Nur ist es so, dass es jetzt anscheinend mit dem jungen Mann sehr unschön wird. Der verklagt nämlich seinen noch Arbeitgeber, den VfL Bochum, so wie es aussieht. Und wenn sowas schon vor Gericht zieht, ist das ja schon fast noch mehr Posse als das, was wir bei der Seifenoper GZSZ Lewandowski-Transfer sehen. Und von daher schwierig, schwierig. Wirklich, sehr, sehr schwierig. Er möchte ja unbedingt zu seinem Herzensverein Schalke 04 wechseln, ne? Schalke will. Er hat da wohl auch schon was unterschrieben, etc. Da bin ich ja sowieso immer sehr, sehr skeptisch mit diesen ganzen Verträgen, die da wohl unterschrieben worden seien, etc. Gibt es ja auch genügend Beispiele im Ausland. Aber ja, er hat wohl eine festgeschriebene Ablösesumme von 2,3 Millionen. Acht, glaube ich. 2,8 Millionen. Mhm. Und das, ja, wenn das im Vertrag festgeschrieben ist, dann ähnlich, ein bisschen andere Dimension ist es ja bei Mario Götze. Der hatte ja zu dem Zeitpunkt, wo er für 37 Millionen zu Bayern gewechselt ist, Marktwert von 42 Millionen. Ja. Und gut, dann hast du halt 5 Millionen miese gemacht. Das kann ich mir gut vorstellen, möchte Bochum auch, denn der Typ ist, denke ich, definitiv mindestens das Doppelte wert, oder? Wenn nicht sogar noch mehr, das ist schon klar. Besonders, weil ihn auch andere Vereine ganz gut finden, wobei das eigentlich zu vernachlässigen ist, weil er, wenn er wechselt, dann auch nach Schalke wechseln wird. Klar, wenn meiner Meinung nach nur, wenn diese festgeschriebene Ablöse definitiv im Vertrag stehen würde, gäbe es für mich ja überhaupt keine Diskussion. Weil wenn eine festgeschriebene Ablösesumme in einem Vertrag steht, dann steht ja da drin, dass er, wenn ein Verein in der Transferperiode kommt und dieses Geld bezahlt, dann darfst du wechseln. Genau. Punkt. Aber dann würde sich der VfL Bochum doch jetzt nicht so aufregen, wenn die Sache da drin stehen würde, weil dann hätten sie ja überhaupt keine Handhabe, dagegen vorzugehen. Ich weiß noch nicht, was da so abgeht. Also vielleicht ist da auch Gemuschel dabei, was man überhaupt nicht nachvollziehen kann. Es wäre für den Jungen sicher meiner Meinung nach der beste Weg, zu Schalke zu gehen, weil, wie wir eben schon gesagt haben, Schalke schafft es oder hat es anscheinend vor, wirklich mit jungen Spielern was zu machen, und was will man dann mehr als gutes Talent, dann zu einem Verein zu gehen, der dieses Standing in Deutschland hat, was er ja auf jeden Fall hat. Absolut. Bin ich auch wirklich sehr, sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich würde ihn gerne bei Schalke sehen, weil ich möchte eigentlich die besten deutschen Talente, die Erstliga-Potenzial haben, schon bei einem top-deutschen Club sehen. Das wäre schon ganz cool. So. Und wolltest du noch was zu Schalke sagen? Nee. Jetzt kommen wir zu einem Club, der liegt mir sehr nahe. Er steht mir sehr nahe. Er liegt mir auch sehr am Herzen. Er hatte in der vergangenen Saison den ein oder anderen Sieg zu verzeichnen. Und zwar geht es jetzt um den FC Bayern München, Pocho. Sollte dir ein Begriff sein, oder? Ich habe davon gehört, ja. Du hast von diesem Hype mitbekommen, ja? Ja, ich hab von diesen Spielen und auch diverse gesehen. Nein, ist schon klar. Und zwar, es lief gerade die U21-EM und Spanien hat das Ding geholt, 4-2 im Finale gegen Italien. Und zwei Spieler werden mit dem FC Bayern München immer wieder in Verbindung gebracht. Und zwar ist das zum einen Isco und zum anderen Alcantara. Bei Isco soll man wohl schon wirklich in engeren Gesprächen sein. Und zwar soll es da auch schon ein Angebot vom FC Bayern München gegeben haben. Und zwar liegen wir da, der spielt ja gerade noch beim FC Malaga, muss man dazu sagen, bei 35 Millionen Euros. Das ist nichts, das ist die Portokasse, das kann man mal kurz so wegshoppen. Pocho, ich glaube, unter Guardiola möchte da der ein oder andere spanische Spieler doch gerne hin. Und Bayern ist ja im Moment wirklich mit Barcelona und ja, mit Barcelona vielleicht noch der hotteste Shit in Europa. Da kann man schon mal hinwechseln, oder? Da kann man schon mal hinwechseln und es ist ja auch nicht so, dass er bei Malaga unbedingt mehr Titel holen wird als mit dem FC Bayern München, alleine vom Erfolgsgedanken her. Mhm. Die Frage ist natürlich, wie viele Spieler der FC Bayern dieses Kalibers noch holen will. Also wenn jetzt 37 Millionen für Götze, dann kommen sicher auch noch zwei, drei Füllstoffspieler dazu, die nur gekauft werden. Um jetzt wurde ja Jan Kirchhoff in der Sebener Straße vorgestellt. Genau, einfach nur so Spieler, die halt andere Vereine dann schwächer machen. Das macht der FC Bayern ja schon ein bisschen länger. Ich sag nur Del Haie oder sowas, für Leute, die jetzt vielleicht zuhören, die den Namen noch kennen. Aber meiner Meinung nach ist natürlich jeder Spanier ein potenzieller Spieler für den FC Bayern in den nächsten Jahren, weil unter welchem spanischen Trainer will ein junger oder beziehungsweise auch gestandener spanischer Profi lieber spielen als unter Pep Guardiola? Und von daher halte ich dieses Gerücht, finde ich, unrealistisch. Ich halte es aber für übertrieben, meiner Meinung nach, weil der FC Bayern München meiner Meinung nach eigentlich keine Transfers mehr bräuchte, um dieses Level aus der letzten Saison zu halten. Es wäre dann Spieler fürs Mittelfeld, Isco wie Alcantara. Es sieht alles stark danach aus, dass Guardiola keinen Stoßstürmer möchte, sprich Gomez kann gehen, Mario Mandzukic wäre dann zweiter Stürmer, Pizarro dritter Stürmer. Pizarro, Gomez, Mandzukic sind ja klassische Stürmer, wenn auch Mandzukic den modernen Spieler Stürmer ein bisschen interpretiert, damit auch viel defensive Arbeit. Ja. Aber es sieht wohl stark danach aus, dass Guardiola mit einer sogenannten falschen 9, wie Lucien auch oft gesagt hat. Ne? Die 9,5, ja. Die 9,5, ja genau. Mit der 9,5 spielen lässt. Und zwar wäre das dann der Fall Götze. Der würde dann vor den Dreier Mittelfeld spielen. Also es sieht alles sehr, sehr stark danach aus, dass wir Götze vorne sehen, links Ribéry, / Shaqiri in der Mitte, Toni Kroos oder Müller und rechts Robben oder Müller. Also da gibt es schon die ein oder andere Variation, die möglich ist. Und es sieht aber wirklich extremst danach aus, dass Mario Götze die 9,5 verkörpern wird in der kommenden Saison. Ja. Wird spannend sein. Das würde dann auch dazu passen, dass man noch einen Mittelfeldspieler wie Isco oder Alcantara holt. Als Backup meinst du so? Ja, ich denke auch. Und ich bin der Meinung, wir bräuchten noch einen Sechser. Das wäre noch ganz gut. Weil Timoschuk ja den Verein verlässt. Luis Gustavo wird wohl bleiben. Und dann hast du halt Schweinsteiger und Martinez und Gustavo als feste Sechser. Da bräuchtest du eigentlich noch wenn du nicht auf Can setzt oder so, dann bräuchtest du noch einen vierten Sechser. Bin ich gespannt, ob da sich was noch tut. Es soll wohl das allgemeine Flair gerade an der Sebener Straße herrschen. Alles kann, nichts muss. Also wenn sich was ergibt, dann ist man auch bereit, wirklich dann doch mal die Schneeschaufel auszugraben, um dann nochmal schön in den Tresor zu gehen und ein paar Euros zu schippen. Aber wenn das wirklich zu übertrieben ist, dann sagt man auch, gut, dann gehen wir halt mit dem Kader in die Saison. Wir haben ihn ein bisschen aufgebaut mit Jan Kirchhoff und mit Mario Götze. Ein wenig, ja. Ein wenig aufgebaut, genau. Und versuchen dann eben mit diesem abgehalfterten Kader, der das Triple geholt hat, dann auch in die nächste Saison zu gehen. Aber ich glaube, sie wären schon ganz, ganz gut beraten, wenn man noch einen oder zwei Spieler holt, die dann wirklich nochmal Dampf unter den Kessel machen, weißt du? Ich möchte nicht sagen, dass irgendwie da schon wer satt ist oder so durch das Triple, aber ich finde es schon ganz gut, dass man da vielleicht noch den einen oder anderen Spieler verpflichtet. Und jetzt macht es auch für mich mehr Sinn, dass man anscheinend doch keinen Head-to-Head-Kontrahenten geholt hat für Toni Kroos in, auf der 10 mit Mario Götze. Denn die beiden spielen ja im Prinzip dieselbe Position. Denn auf der linken Außenbahn wird der Götze bei den Bayern definitiv nicht spielen. Es sieht alles stark danach aus, dass Mario Götze die 9,5 spielt. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und Isco und Alcantara, ich denke, beide ist dann auch zu teuer und auch zu viel des Guten. Also ich denke mal, einer von beiden könnte dann doch den Weg nach München finden. Aber auch Manchester United ist dran. Und ich denke mal, im Gehaltsbereich, da gibt es noch einige Clubs, die mehr zahlen können oder mehr zahlen wollen als die Bayern, denn diese geisteskranken Gehälter wie bei City oder bei Monaco oder bei Paris will man in München nicht zahlen. Aber im Ablösebereich sind die Münchner, denke ich mal, kompetitiv zu jedem Club in Europa gut aufgestellt und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und ich denke mal, gerade so junge spanische Spieler, die müssten dann halt mal auf 1 oder 2 Millionchen im Jahr verzichten, verdienen halt nur 4 oder 5. Also da müsste man mal dann schon starke Einbußen machen. Aber dabei können sie dann auch wohl beim hottesten Trainer Europas trainieren. Und ich glaube, Pocho, da harren wieder Dinge, die da kommen, oder? Ich glaube auch. Also ich bin sehr gespannt auf die Entwicklung, die Götze unter Guardiola nehmen wird. Weil es kann natürlich auch sein, dass er noch, oder ich gehe sogar davon aus, dass er noch stärker wird unter Guardiola. Ist natürlich die Frage, wie er mit diesem Trainer auch zurechtkommt. Auch das muss sich erstmal ergeben. Und es ist natürlich die Frage, wie sehr er verletzungsmäßig gegebenenfalls zurückgezogen wird in seiner Entwicklung. Denn es ist ja nicht so, dass er sich jetzt zum ersten Mal verletzt hat. Er hat ja in den letzten Jahren oft Verletzungen gehabt, auch wenn es mal kleine Blessuren waren und so. Aber er ist schon ein verletzungsanfälliger Spieler. Und ich bin also, wie gesagt, hauptsächlich erstmal darauf gespannt, wie die Entwicklung von Götze sein wird. Und ansonsten natürlich auch auf das ganze System und so weiter. Man freut sich einfach darauf. Und es sind ja jetzt nur noch ein paar Tage bis zum Trainingsauftakt mit Pep Guardiola. Und ja, ich bin gespannt, wie das dann aussehen wird, klar. Ja, ich glaube auch, das ist ganz interessant, dass so ein Transfer wie Guardiola dann doch so viel Media-Buzz erzeugt, ne? Und ja, auch, ich glaube, dass das hilft der ganzen Bundesliga in Europa nur weiter und natürlich jetzt das Champions-League-Finale mit Dortmund und Bayern. Da denken die ganzen Inselaffen, Spanier, Italiener, Franzosen, oh, was ist denn da los? Die Deutschen sind ja ganz schön im Vormarsch und dann beim zweiten Blick merken sie auch noch, dass unsere Clubs finanziell gesund sind. Da kann ich mir gut vorstellen, dass das den ganzen Oligarchen und Co. da der Arsch auf Grundeis geht. Bin gespannt, wie das definitiv, definitiv. Es ist ja auch, es ist ja auch nicht nur der FC Bayern München. Es war ja auch Borussia Dortmund letztes Jahr im Champions League-Finale und hat eine furiose Champions League an sich gespielt und hat Real Madrid nicht nur aus dem Wettbewerb gekegelt, sondern auch in der Gruppenphase klar dominiert. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch die anderen Länder natürlich nachziehen, besonders halt eben durch Vereine wie Monaco und Chelsea, die einfach das Geld werfen können wie andere ihre Unterhosen. Mhm. Und das zeigt natürlich, dass oder da fragt man sich natürlich, wie das dann mit dem Financial Fair Play und so weiter aussieht. Aber wenn ich dann schon wieder höre, dass Monaco jetzt angeblich 45 Millionen für den guten Hulk bezahlen will, dann frage ich mich langsam, wie viel Geld denn da noch ist in Monaco. Also das ist ja unfassbar. Und das ist ja nur eine reine Ablösesumme. Dabei geht es ja nicht um sogenannte Handgeld, was der Spieler noch bekommt, und auch nicht um das Gehalt. Und so ein Hulk, der verdient bestimmt schon 2-3 Euro im Jahr, kann ich mir vorstellen. Kann ich mir gut vorstellen. Spielt ja auch einen ordentlichen Confed Cup gerade. Ja. Und ja, 45 Millionen. Monaco wird nicht müde, die großen Geldschatullen rauszugraben. 130 ja. Millionen haben sie ja schon für 3 Spieler. Coentrao, was war das noch? Falcao und der Innenverteidiger von Madrid. Ja, genau. Hm. Ne? Das sind natürlich Beträge. Ja, ich sowieso, wir Bundesliga-Fans können sowieso da, glaube ich, sehr entspannt uns zurücklegen und gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ja, mal schauen. Also schauen wir mal. Schauen wir mal, wirklich. Lange kann das nicht mehr gut gehen, dieses ganze Geld verprassen. Genau, das denke ich auch. So, Isco haben wir, Goretzka haben wir. Jetzt kommt ein kleiner HSV-Block und zwar ist der HSV an einem Spieler vom FC Basel interessiert, Jacques Sua. Sua, ja. Für 2,5 Millionen. Der HSV muss einiges tun. Und ja, wäre natürlich sehr, sehr schade, wenn die Hamburger irgendwie dann wieder so eine mäßige erste Halbsaison spielen würden, wie in der vergangenen. Aber es gab noch mehrere. Nur, dass wir den Namen mal gedroppt haben, weil ich glaube, wir beide sind nicht die allergrößten Schweizer. Wie heißt die Liga? Schweizer ja. Bundesliga? Nee, die heißt, das ist die österreichische Bundesliga. In der Schweiz heißt sie anders, bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Wir können nicht viel zu sagen, aber ich glaube, man sollte es mal erwähnt haben für 2,5 Millionen. Jack Sua vom FC Basel. Dann ist der HSV noch an Santa Cruz interessiert. Da ich rocke. Ich rocke. Sportfreunde Stiller, die schlimmste Band Deutschlands? Aber gutes Lied immer. Fandst du, ich rocke gut? Ja, fand ich witzig. Hm. Der schreit doch immer so ins Mikro. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Das größte für Macbeth. Rock ist Santa Cruz, ist auch schon Jahre gekommen. Ich glaube, 30, 31 ist der Typ. Und ja, was ein Alter, ja. Ja, er hat ja bei Malaga gute Zeiten verbracht. Oder eine Saison war er, glaube ich, da. Ja, es soll da auch schon relativ konkret sein in dieser Geschichte. Ja, Santa Cruz, warum nicht, oder? Ja, ist ein gestandener Profi, der auch natürlich seine Erfolge schon gefeiert hat. Und ich habe auch davon gelesen, dass der gute Rafael van der Vaart sich schon sehr darauf freuen würde. Mhm. Auf ein Spieler wie Roque Santa Cruz. Und klar, er würde sicher das Offensivspiel der Hamburger doch nach vorne treiben. Die Frage ist natürlich, wie er da zurechtkommt. Das ist noch die zweite Frage. Besonders, ich glaube, dass Thorsten Fink sicher kein einfacher Trainer ist, weil er sehr selbstverliebt ist und so weiter. Und ja, da muss man auch abwarten. Aber auch das ist ein spannendes Thema für die nächste Saison, wenn es denn zu diesem Transfer kommen sollte. Übrigens, wenn ihr diesen Podcast gerade auf YouTube etc. hört und euch wundert, warum es keine neuen Folgen auf eurem iTunes-Feed gibt, dann sucht einfach nochmal Neu-Vierken-2-11er Podcast, denn wir haben einen neuen iTunes-Feed, sollte man nur nochmal erwähnt haben, nicht wahr, Pocho? Richtig, ja. Und wenn ihr dann schon mal da seid, gebt doch eine kleine Bewertung ab, würde uns auch freuen. Wollte ich gerade sagen, denn unsere ganzen Bewertungen wurden natürlich auch resettet und da würde es uns sehr freuen, wenn ihr uns 5 Sterne zukommen lasst. Da würden wir uns wirklich sehr, sehr freuen. Sehr, sehr freuen würde sich wahrscheinlich auch Lucio, denn sein Berater hat eine Anfrage an den HSV per Mail geschickt, anscheinend. Wie schickt man eine Anfrage? Also ein Angebot? Ja, in Köln macht man es, glaube ich, per defektem Fax. Und ansonsten vielleicht über eine ISDN-Leitung oder ein 56K-Modem oder sowas, das könnte schon sein. Ne? Und zwar der Berater von Lucio hat Lucio eben angeboten dem HSV und der HSV hat sich gedacht, oh, 35 Jahre, boah, nee, lass mal waren wohl nicht so interessiert und das wird wohl dann auch nix. Lucio, glaube ich, ein unfassbarer Sympath, ein Workhorse, wie man auch, glaube ich, sagt, ne, aber 35 Jahre, ich glaube, dann soll der noch da irgendwie ein Jahr in Italien rumkicken und dann ist auch Schicht. Ja, irgendwann muss auch gut sein, ne, also da muss es dann auch mal wirklich so sein oder da ist es auch einfach so, dass ein Spieler dann im Gegensatz zu einem Wein im Alter nicht unbedingt besser wird. Das stimmt natürlich. Völlig richtig, Pocho. West Ham United, die Hammers, haben ja Carroll ausgeliehen. Und vom Liverpool, ja, Liverpool, die ja damals für 41 Millionen Euro oder Pfund, nee, ich meine, es waren Euro, den guten Carroll verpflichtet haben und jetzt den wohl doch endlich dieses Projekt aufgegeben haben, denn West Ham möchte Carroll verpflichten von Liverpool für 17 Millionen, da kann man sich fast vorstellen, da haben sie ordentlich miese gemacht und mit Zitronen gehandelt, sagst du. Ja, haben sie mit ordentlichen Zitronen gehandelt, sowieso, das ist auch wieder so ein Transfer gewesen, natürlich ist Andy Carroll ein guter Mann, oh, aber ich weiß nicht, 41 Millionen, Da war ich damals schon sehr, sehr skeptisch und ja, jetzt haben sie die Zitronen wirklich komplett verhandelt und ja, jetzt ist er fest bei West Ham und wollen wir mal schauen. Ist ja, glaube ich, auch ein recht cooler Typ, der gute Andy Carroll. Wollen wir mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. 17 Millionen, das kann man mal machen. Die kann man mal mitnehmen. Kann man mal, das ist Mitnahmepreis, ne? Ja, ja, das ist so ein Quengelartikel an der Kasse. So. Quengelartikel? Heißen die so? Ja, kann man sagen. Oder Impulsartikel, um es kaufmännisch richtig zu sagen. Aber Quengelartikel passt da eher so. Mama, ich will doch Zigaretten! Ja, Junge, nimm dir welche mit. Wusstest du, dass dieses Eis am Stiel, ne? Dass diese Eissorte Impulseis heißt? Ja, nee, das wusste ich nicht. Das ist Impulseis, halt am Stiel und wo man diese Kugeln draus macht, das ist normales Speiseeis. Ach, guck mal. Ja. Ich mochte ja am liebsten immer Bum-Bum. Kennst du das? Bum-Bum, ja, das war ja. Aber, da war mir als Kind schon, da wusste ich zwar noch nicht, was Krebs ist, aber als Kind, da habe ich mir schon gedacht, von diesem Bum-Bum-Eis wirst du später mal mindestens 4 oder 5 verschiedene Arten Krebs von bekommen. Ja, aber das hat einen Kaugummi-Stiel, hallo? Den Kaugummi-Stiel, völlig richtig. Und auch dieses rote, ja. Das leicht angetaut war. Da ja, war toll. Richtig, aber schön. Oder Ed von Schleck. Ja, Ed von Schleck. Oder der Flutschfinger. Der gute alte Flutschfinger. Ja. Minimilk. Minimilk war, ich war nie ein Minimilk-Guy. Dann eher Flutschfinger. Ja, oder ein Capri. Nee, Zitrone und sowas, das ist. Okay. Nee. Pacho. Da driften wir eisgeschmackstechnisch dann doch weit voneinander auseinander weg. Apropos Eis, fällt mir gerade ein. Scheiße, ich habe auch noch eins im Kühlschrank stehen, muss ich mir gleich noch reinpfeifen. Wir haben ja gerade schon gemerkt, dass wir nicht dieselben Kaugummis mögen. Ja, ich bin ja der Juicy Fruit Man und du bist ja dann eher der Spearmint-Mensch. Ja, genau. Ja, ich stehe halt auf die jungen Früchtchen. Die nur nach Chemie schmecken. Die jungen Früchtchen, die nur nach Chemie schmecken. Schön. Pocho. Ne? Sehe gerade bei Sky, dass es da um das Fiat-Tribunal geht. Das Tribunal? Das Tribunal steht da. Ja, das Mercedes vor dem Fiat-Tribunal. Ja. Die haben ja mal ein bisschen getestet hinterher und sagen dann, es war dann doch nur für die Reifenhersteller gemacht. Ist alles ein bisschen lächerlich im Moment da drin, ja. So, jetzt muss ich nochmal ein Name-Dropping machen. Und zwar kenne ich diesen Typen wieder mal überhaupt nicht. Und zwar hat die TSG 1899 Hoffenheim, der Traditionsclub par excellence, den Spieler Turik Eliyusassi von Rosenborg Trondheim verpflichtet. Und ich glaube, da kann man nur zu gratulieren, oder? Ja, ich würde fast applaudieren sogar. Aber ich kenne den Mann auch nicht. Und es war ja oft in der Vergangenheit so, dass Hoffenheim Spieler geholt hat für horrende Summen, die kein Mensch kannte und die dann entweder eingeschlagen haben oder völlig in der Versenkung verschwunden sind. Von daher ist auch das wieder ein spannendes Thema. Aber zu dem kann ich wirklich nichts sagen. Und alles, was ich zu ihm jetzt sagen würde, wäre an den Fingern herbeigezogen. Und das ist ja nicht unsere Intention. Absolut nicht. Die nächste Geschichte, ich glaube Daniel Reuer hieß er, ein Spieler von Hannover 96, der an den ersten FC Köln ausgeliehen war, soll wohl nach Wien wieder zurückwechseln in seine alte Heimat. Und er kam zu Hannover als großes, großes österreichisches Talent, hat dann aber nie gespielt. War man auch sehr überrascht. Ähnlich wie Adrian Nikci, der auch als Megatalent nach Hannover kam, aber auch nie gespielt hat. Also weiß ja, wie es so ist. Ne? Werden halt hochgelobt und hochgejubelt und dann merkst du halt, die spielen überhaupt nicht. Ja, da gab es ja in der Vergangenheit auch schon genug Spieler und es kommt ja auch oft vor, dass Spieler halt, auch wenn sie nicht so jung sind und dann als Talent bezeichnet werden, es soll ja auch Spieler geben, die zu einem Verein kommen und dann irgendwo anfangen, Sachen in Kaufhäusern mit ihrer Frau zu klauen, die vorher Europa-Fußballer des Jahres waren. Mhm. Mhm. Mal einen Schluck hier aus dem... Ah, abtrinken, gell? Na, wie heißt denn das Wasser jetzt? Perrier? Mhm. Haben die davon nicht früher mal in Wimbledon-Werbung gemacht? Oh, das weiß ich nicht. Damals in den 80ern? Du weißt, da waren noch Schnürschuhe in Mode. Ja gut, bei John Cena sind immer noch die Pump-Nikes aktuell. Also übrigens, großartige Raw-Ausgabe, ne? Die beste in diesem Jahr, würde ich sagen. Mindestens. Wirklich? Also, ja, wenn man mal ich hab mich einmal geskippt. Die Raw-Ausgabe wegnimmt. Ja, ich habe nicht einmal geskippt bei der Raw-Ausgabe. Ich habe mir das komplett angeguckt. Ich auch nicht. Der Markout-Moment für mich in diesem Jahr ganz klar Caitlins Brüste. hat schöne Nippel, muss man dazu sagen. Schön, oder? Aber wie gesagt, ein bisschen unscharf, diese Bilder, obwohl sie ja einerseits dann doch etwas scharf waren. Völlig richtig, du bist... Ganz schön zweideutig, Pocho, heute wieder. Demagoge vorm Herrn. Der gute Perez, ich glaube seines Zeichens Diktator von Real Madrid, möchte den guten Gündogan verpflichten. Streckt seine Fühler aus, ne? Ja, er streckt seine Fühler aus. Gündogan hat noch einen Vertrag, ich habe das mal nachgeschlagen, bis 2015. Und ja, natürlich ein direkter Konkurrent dann für Sami Khedira, aber Gündogan ist einer meiner Lieblingsspieler überhaupt. Okay. Ich finde den wahnsinnig gut. Es ist ein unglaublich dynamischer Sechser, einer, der immer Impulse gibt, der immer eine alte Kampfsau auf dem Platz ist. Ich finde den Typen, es ist wirklich einer meiner Top 5 Lieblingsspieler. Das ist überraschend, oder? Weil er von Dortmund ist. Ja gut, ich meine, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass eine Vereinsbrille manchmal auch auszuziehen ist, wenn man halt einfach darüber reden will, wie gut oder wie schlecht ein Spieler ist. Gündogan ist sicher jemand, der in den nächsten Jahren eine ganz, ganz große Zukunft vor sich hat. Genau aus den Gründen, die du genannt hast. Er ist sehr impulsiv, er ist sehr, ja, er kann ein Spiel auch eröffnen, was nicht jeder Sechser kann. Und er würde sicher auch ins Konzept von Real Madrid passen. Ja. Das auf jeden Fall. Ich denke, das wäre natürlich der Wahnsinn, ne? Wenn wir mit Khedira und Gündogan auf der Sechs bei den Königlichen spielen würden. Das wäre der Wahnsinn. Großartig, großartig. Ja, ich bin ja sowieso, habe ich ja schon tausendmal gesagt, ein Fan der Spieler, gerade in diesem Alter, wo man merkt, dass Gündogan, ich glaube, mal ein Weltklasse-Spieler wird. Ja. Dann auch ins Ausland wechseln sollte, gerade zu so einem Club wie Real Madrid. Die Erfahrung muss jeder große Spieler mal gemacht haben, das stimmt. Musst du dann natürlich nur abwägen, ob du dann da nicht nur auf der Bank sitzt, wie Marco Marin. Wer? Marco Marin, das ist so ein... Find ich nicht. Ja. Ich glaube aber, dass Gündogan sich da durchsetzen würde. Ich finde den großartig. Fantastisch. Ja, ich glaube auch, dass er sich da auf jeden Fall ja, ein Stammplatz bei Real Madrid ist immer so eine Sache. Da wird ja auch durch Rotation immer sehr viel gemacht und so weiter. Und natürlich durch einen sehr breiten und tiefen Kader. Aber ich glaube auch, dass er ähnlich wie Khedira und Özil sicher bei Real Madrid eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle spielen könnte. Ich denke auch. Würde mich sehr darüber freuen. Aber in Dortmund kann ich sein ganzes Tafelgold oder Tafelsilber verkaufen. Tafelgelb nennen die das, glaube ich. Tafelgelb, ja. Das Tafelgelb. Ich glaube, das geht nicht. Er hat ja auch noch einen Vertrag bis 2015. Und ich glaube, Dortmund ist erstmal gut damit beraten, dass sie dann endlich mal das Loch von Götze stopfen. Und das sieht ja mit Eriksen sehr, sehr gut aus. Und da soll ja noch dieser Bernard im Gespräch sein von den Brasilianern, der ja auch gerade beim Confed Cup mit im Kader ist. Das sind zwei Namen, die würde ich, glaube ich, wobei ich diesen Bernard nur von vom geschriebenen Wort kenne. Doch, schön, ja. Ja, ich habe da noch nichts, ich habe auch noch keine Videos von ihm gesehen, aber ich glaube, was man so liest, das ist ein guter Mann, ein junger, guter Mann, kann man mal machen. Und das sind zwei Spieler, die sollte man, glaube ich, erstmal verpflichten, bevor man dann an etwaige weitere Verkäufe denkt. Ne? Definitiv, definitiv. Man hat ja mit Nuri Sahin dann vielleicht sogar im eigenen Hause Ersatz parat. Ich habe noch gerade eine Breaking News, die ich einfach mal so reinhauen will, weil ich ja zwischendurch auch mal ins Twitter gucke. Klaus-Peter, auch genannt Pele Wallets, unterschreibt für 2 Jahre beim Regionalligisten Viktoria Köln. Viktoria Köln. Schön. Ne? Muss man auch mal erwähnt haben. Gibt's auch großartige YouTube-Videos mit Pele Wallets. Ja, das ist wahr. Großartig. Ist ein, macht gute Promos, kann gute Promos cutten. Ja, das ist definitiv, ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Klaus sieht da wohl. Mit der Viktoria, welche Saison, welche Liga? Dritte? Regionalliga ist ja die dritte. Nee. Nee, das ist jetzt die stimmt, die dritte ist jetzt neu, ne? Die dritte ist die dritte und die Regionalliga ist die vierte, ne? Genau, so war das. Ja, ich denke auch, es wird ein Durchmarsch. Von der Viktoria. Es wäre auf jeden Fall lustig, mal wieder Viktoria gegen den ersten FC zu sehen. Da würde ich sogar noch mal nach Köln ins Stadion fahren, ins Südstadion zu Viktoria Köln. Da gibt es nämlich unfassbar gute Bratwürstchen, muss ich einfach mal erwähnen. Ja? Ja, es ist ja, für mich ist und für meinen Vater war es früher immer unfassbar wichtig, das Essen in den verschiedenen Stadien, wo wir waren, zu essen und zu bewerten. Und da gab es das beste Essen, jetzt halte ich fest, bei Bayer 05 Uerdingen. Heutzutage heißt der Verein, glaube ich, Krefelder Fußballclub KFC Uerdingen. Und da gab es keine Bratwürstchen. Da gab es auch keine Schnitzel oder sowas. Weißt du, was es da gab? Da gab es ja Rippchen vom Grill. Nein! Das war was Feines. Das glaube ich. Aber da saust du dich doch mit ein. Das ist doch völlig egal. Das war Männersport. Ja, du weißt ja, dass ich da ein bisschen anders bin mit meinen Händen, dass die ja immer reinlich sein müssen. Ja, ja, du schrubbst ja auch dann noch stundenlang nach dem Essen an deinen Händen, das weiß ich ja. Der Waschzwang. Es ist kein Waschzwang bei mir, aber es ist. Das kommt noch aus der Küche. Ja, nimmst du dir halt so ein Rippchen in ein Schnuffeltuch und dann geht das doch. Ja, es ist ein halber Waschzwang bei mir. Tornados in NRW möglich, ja? Wunderbar! Oh, geil! Lass uns aber noch schnell den Podcast hier fertig machen. Ja, ich glaube auch. Tornados in NRW möglich. Naja. Ah, ja. Schwund ist überall, ne? Ja, eben. Ich wohne zwischen drei Kraftwerken, da wird mir schon nichts passieren. Nee, ich denke auch. Die Strahlung, die wird den Tornado dann einfach auflösen. Strahlung? Welche Strahlung? Der Smog dann halt. Obwohl, wenn ich die Nachricht lesen würde, dass irgendwie 15 Tornados durch Saarland brettern würden, würde ich sagen, scheiße. Nur das, 15? Das haben die Tornados nicht verdient. Ja. Kennst du noch den guten Top hier, Cassano? Ja. Der wechselt mal wieder den Verein und zwar zum 7. Mal in seiner Karriere. Eine Fußballnutte halt. Eine Fußballnutte, der aktuell bei Inter Mailand spielt, wird wohl zu Parma wechseln. Und ich wollte es nur mal erwähnt haben, weil das ist ja auch, wie wir so gerne sagen, ein Enfant terrible des Fußballs. Ja. Du darfst den Mund dabei überhaupt nicht öffnen bei diesem Wort. Enfant terrible. Ja, dass man es mal erwähnt hat, ne? So, jetzt kommt eine relativ interessante Geschichte und zwar Leverkusen ist an Donati dran, einem jungen Rechtsverteidiger. Auch in der Speiseeis, oder? Kann sein, dass es bald in Leverkusen den Donati-Becher gibt, oder? Ja, Viktoria Köln. Klaus-Dieter Wollitz übernimmt Trainerposten. Jetzt sehe ich es auch gerade. Großartig, ja. Wird aber hier bei Sky Sport News HD nicht als Breaking News deklariert. Ja. Wenn irgendwer, egal wo, neuer Trainer wird, dann ist da gleich immer alles rot eingefärbt. Breaking News. Aber jetzt nicht. Ja. Da ist der Stellenwert der Regionalliga ja recht deutlich anzusiedeln wieder. Sie haben ja hinten Carvajal weggegeben in Richtung Madrid und dann ist, glaube ich, da so ein junger Italiener, ich glaube, der hat auch bei der U21-EM gespielt, glaube ich, der richtige Mann. Sie hatten ja mit Carvajal auch ebenfalls einen sehr jungen spanischen Mann und wenn man das jetzt nochmal adäquat ersetzen kann mit diesem Donati, ist das, glaube ich, ein guter Deal, den du da machen kannst. Ja, definitiv. Besonders ist, wenn man sich die Daten von ihm auf Transfermarkt anguckt und so, er ist ja auch für sein Alter schon ein recht erfahrener Spieler und Leverkusen muss sicherlich in der nächsten Saison natürlich auch auf Verstärkungen setzen, denn sie werden ja in der Champions League sicher nicht nach der ersten Gruppenphase rausfliegen, denke ich mal, oder hoffe ich mal. Und von daher braucht man halt einen breiteren Kader, das ist ganz klar. Und da wäre das sicherlich eine sehr, sehr gute Wahl. Geld ist ja jetzt auch in der Kasse, ne? Durch den Verkauf von André Schürrle, den ich übrigens fehlerhafterweise in der Beschreibung zum letzten Transferreport mit einem R nur geschrieben habe. Ach. Aber naja, man kann ja auch nicht alles wissen, nicht wahr? Nee. Jetzt gucke ich gerade noch mal. Ich hatte da noch vorhin gelesen, dass die Spieltage jetzt ausgelost werden. Ja, aber wenn, dann wird doch höchstens der erste oder der erste bis siebte Spieltag bekannt gegeben am Anfang, oder? Was hatten wir da gelesen, dass Bayern am 17. Spieltag nicht dabei ist? Weil genau, Bayern ist am 17. Spieltag nicht dabei, beziehungsweise auch der Gegner vom FC Bayern, nicht überraschenderweise, am 17. Spieltag nicht dabei. Das sollte man ja auch mal erwähnt haben. Denn die Bayern werden in dieser Zeit, beziehungsweise kurz davor oder kurz danach, da bin ich mir nicht sicher, bei der sogenannten Club-WM teilnehmen. Ja, sehr gespannt. Das sind nämlich die ersten Titel, die Pep Guardiola dann holen wird. Von daher. Das wäre dann auch der Weg, wie Guardiola diese Megasaison von Jupp Heynckes übertrumpfen kann, indem er nämlich mindestens vier Titel holt. Vier, ne? Titel holt, genau. Was ist denn das dann? Das Quadro? Quadro Stationi. Ah, sie. Sie. Komisch, oder, der Turn von ihm? Ja. In den zwei nächsten irgendwie durchzuprügeln. Aber ich finde ihn jetzt schon besser als in den letzten sechs Monaten. Ja, sicher, das haben wir ja immer gesagt. Wir haben das auch immer gesagt. Damals schon. So, das mit Leverkusen, das fände ich ganz gut, wenn man da so einen Typen holen könnte. So, jetzt habe ich noch Fabio Capello, soll wohl neuer Trainer von Paris Saint-Germain werden. Und das ist einfach wieder ein großer Trainer, der zu einem großen Club geht, und bin gespannt, ob sich da großartig was ändert. Also, ja, stellt sich aber, glaube ich, der russische Verband noch ein bisschen quer, ne? Stellt er sich noch quer? Ja, habe ich eben gelesen. Er stellt sich noch ein bisschen quer. Beides. Und, ja, wenn ich mich mit jedem Verband anlegen würde, aber doch nicht mit dem russischen. Nee. Also mit dem italienischen und mit dem russischen. Obwohl Tony Soprano ist ja jetzt tot, dann hätte ich vor dem italienischen auch keine Angst mehr. Ja, eben, das wollte ich doch sagen. Von daher. Ich gucke auch gerade noch mal durch ein Oldschool-Internet. Mein Vater nennt Videotext. Oh, durch einen Videotext? Oh, ob da irgendwas von den Spieltagen steht, aber da steht auch nichts. Gibt's doch gar nicht. Ich hatte da was gelesen. Ja, ja. Ich hatte da was gelesen. Die letzte Transfergeschichte, die wir in dieser Ausgabe besprechen, das ist Tim Klose. Wechselt wohl nach Wolfsburg. Aber im Tausch, das hatte ich doch irgendwie auch notiert, aber naja, ist irgendwie... Ist aber auch nicht so heiß. Ne? Ja, genau. Tim Klose wechselt wohl nach Wolfsburg, aber dafür gehen Alexander Madlung und Emanuel Pogatetz, der vor 2 Jahren oder 3 Jahren noch bei 96 gespielt hat und da sehr gut gespielt hat und jetzt bei Wolfsburg irgendwie totale Bruchlandung hingelegt hat. War ja auch ausgeliehen dann. Also Madlung und Pogatetz sollen dann wohl zum Club wechseln. Vielleicht eine interessante Geschichte für Tobi. Müsste man mal, ja... Gucken, was ich könnte mir vorstellen, dass Tobi mit denen dann erstmal in den Fitnessraum geht und die erstmal mit Medizinbällen zufährt. Und denen dann erstmal zeigt, wie man fit wird. Ja, absolut. Also hätte dann der Club eine komplett neue Innenverteidigung mit Madlung und Pogatetz. Ja. Ich glaube, damit wäre dem Club eigentlich schon geholfen. Ich meine, sie haben ja in der Innenverteidigung große, große Probleme. Wenn man da mal an die ein oder andere Slapstick-Geschichte der letzten Saison nochmal zurückdenkt. Ja, ich gucke jetzt auch nochmal, ob es da irgendwelche neuen Sport... Ja, für mich diese ganze Geschichte mit Pogatetz. Pogatetz war für mich immer ein Spieler, der auf jeden Fall totales Potenzial hat. Aber wie du eben schon gesagt hast, ist er in dem letzten Jahr sowas von abgetaucht. Man weiß natürlich auch in solchen Situationen nicht, auch solche Menschen haben mal private Probleme und so. Und von daher finde ich solche Wechselsachen auch immer eine persönliche Chance für die Spieler. Und ich glaube, dass der 1. FC Nürnberg sowohl mit Martung als auch mit Pogatetz sicher Verstärkungen bekommen würde. Ja, aber es ist natürlich komisch, dass er von 96 weggewechselt ist und dann zu diesem unfassbar so unsympathischen Club wie VfL Wolfsburg hin und da direkt auf die Bank und hat alles nicht so geklappt. Da merkt man, ja, Emanuel, bei uns warst du wirklich geliebt, bei uns warst du ein Stammspieler, aber ja, die definitiv. Euros haben irgendwie deine Karriere dann doch irgendwie gekillt, ne? Auch wenn du natürlich kurzfristig mehr Geld verdient hast, aber bei uns wäre ich mir sicher, wäre er bis heute noch Stammspieler und er hätte... international gespielt sowieso und mit ihm als Stabilisator in der Verteidigung hätten wir wahrscheinlich auch die, ich spinne mir das einfach mal zusammen, die Euroleague erreicht. Also das ist natürlich mal ganz abstrakt gedacht, aber ja, ich bin sehr gespannt. Aber jetzt mit Sané hat 96 einen guten Innenverteidiger, jetzt muss er in Nürnberg sich durchkämpfen, der gute Pogatetz. Ja. Ja, und Nürnberg ist sicher auch kein leichtes Pflaster, also da ist es meiner Meinung nach immer so eine Sache, weil die Spieler, die oft zum 1. FC Nürnberg wechseln, die werden entweder richtig gut oder richtig schlecht. Ja, die beiden Optionen gibt es nur. Aber was dazwischen gibt es nicht, denn damals ist zum Beispiel auch, und das war für mich, das, um nochmal so eine kleine Rückwärtsanekdote zu nennen, das war für mich richtig schlimm, ist irgendwann Hans-Jörg Kriens zum 1. FC Nürnberg gewechselt. Hans-Jörg Kriens, wenn ihr der Name jetzt auf Anhieb nicht sagt, war ein recht erfolgreicher Stürmer bei Borussia Mönchengladbach, sogar ein sehr erfolgreicher Stürmer. Man könnte sogar sagen, dass meiner Meinung nach, dass er den Begriff des Jokers geprägt hat. Oh, das ist ja klasse. Und das Tolle ist, mein Vater kennt diesen Mann echt persönlich. Und wir sind dann damals war ich dann zwar kaum kleiner, aber deutlich jünger, so im Alter mit 8 oder 9 Jahren muss das gewesen sein, sind wir zum Trainingsplatz damals gefahren von Borussia, oder die waren, glaube ich, in Reit waren die irgendwo und haben da in dem Stadion trainiert von Reit im Grenzlandstadion und auf jeden Fall standen wir da und ich war völlig begeistert von den ganzen Spielern, die mal live zu sehen, weil ich auch vorher noch nicht oft im Stadion war und stehe dann da und auf einmal kommt Hans-Jörg Kriens auf meinen Vater zu, begrüßt ihn und gibt mir die Hand. Da konnte ich 20 Minuten nicht mehr sprechen danach. Das glaube ich. Das glaub da ich. Konnte ich nicht mehr sprechen danach. Das war die absolute Schockstarre. Ja, absolut. Jetzt muss ich nochmal auf unsere Facebook-Seite facebook.com/4ecken2elfer verweisen, denn da haben wir einen Bericht gepostet über die neue Abseitsauslegung. Vielleicht sehr interessant für den ein oder anderen Fußballstudenten hier bei uns in der Community. Kann man mal nachlesen. Ich habe mir den Text jetzt noch nicht genau durchgelesen. Das war ja auch eine sehr, sehr eine kurzfristige Sache. Aber das versuchen wir natürlich auch auf sowohl Facebook bei vierecken2elber.facebook.com als auch auf der Tumblr-Seite vierecken2elber.tumblr.com als auch bei Twitter. Ich sag's immer wieder. Folgt vierecken2elber bei Twitter, denn da werden wir auf jeden Fall diese Sachen immer posten und solche Breaking News sind da natürlich sehr viel komfortabler, schnell zu posten. @vierecken2elber bei Twitter. Genau, da kann man nochmal schön mit uns in Kontakt aufnehmen oder natürlich auch die aktuellsten Transfer-News nochmal nachlesen. Aber ich muss dann auch nochmal auf vierecken2elber.tumblr.com verweisen, denn für alle Fußballfans, da könnt ihr nochmal nachgucken, wenn euer Club in der ersten Bundesliga spielt, könnt ihr da nochmal von allen 18 Bundesliga-Clubs die Sommerfahrpläne nachschlagen. Ihr könnt euch das notieren etc. auf vierecken2elber.tumblr.com könnt ihr nochmal von allen 18 Clubs die Sommerfahrpläne euch zu Gemüte führen. Unter anderem steht natürlich auch, dass der T-Home Cup in Gladbach dieses Jahr ist, ne? Ja, steht drin. Genau. Und natürlich auf facebook.com/vierecken2elber könnt ihr uns natürlich liken, da würden wir uns sehr drauf freuen. Noch 4 Likes und wir sind bei der 100, nachdem wir nach unserer etwas längeren Pause glaube 28 Likes verloren haben, ist das wieder ganz schön, wieder ein bisschen an die Normalität anzuknüpfen und würde uns sehr freuen, wenn ihr uns da liken würdet und ja, du hattest das schon erwähnt, auf Twitter @vierecken2elber, da bekommt ihr nochmal die aktuellsten Retweets von uns und Facebook, Tumblr, Twitter, da hätten wir auch eigentlich alles, unsere... Und der iTunes-Feed genau, nochmal zu nennen, vierecken2elber Podcast. Genau, da bitte nochmal 5 Sterne geben, auch wenn ihr es vielleicht schon vor einem Jahr oder so getan habt. So, die letzte Geschichte, die ich hier noch notiert habe, ist, dass Duisburg nun doch zwangsabsteigen muss, wenn sie das grüne Licht bekommen für die dritte Liga, können sie natürlich dann in der dritten Liga anfangen, aber wenn nicht, dann müssen sie leider in die fünfte Liga. Ja, und dann habe ich gelesen, würde der MSV Duisburg auch Insolvenz anmelden und das wäre vielleicht das Ende eines Traditionsvereins in Deutschland. Absolut. Hatten die nicht erst ein neues Stadion? Nee, ne? Oder? Die haben das ausgebaut. Ich war ja auch schon mehrfach in diesem Stadion. Es ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Gegend da, sozial sehr am unteren Limit, würde ich mal sagen. Aber genau an solchen Orten und genau in solchen Positionen ist der Fußball immer eine ganz, ganz wichtige Sache. Und, absolut. Wenn da dann dieser Verein einfach aus solchen Gründen einfach weggenommen wird, halte ich das für eine ganz, ganz negative Entwicklung. Völlig richtig, denn wenn es dem Club gut geht, geht es auch oft dem allgemeinen Befinden der Bürger besser. Genau. Mal. Also, ne? Dann hat man wieder was, worauf man sich freut, auf den Samstag oder so. Das ja, und auch diese Heimatverbundenheit, die dadurch einfach entsteht. Ne? Absolut, völlig richtig. Du bist ja auch als Bayern-Sympathisant, ist es ja nicht so, dass du nicht durch deine Heimatstadt auch diesen Verein alleine aus diesem Heimatgedanken unterstützt. Genau, ja. Und ich meine, ich kann bei mir nicht den TuS Grimbruch unterstützen, weil der spielt in der Kreisliga A, glaube ich. Aber oder der Bezirksliga, glaube ich schon. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber aus Grimbruch hört sowieso, glaube ich, keiner zu. Von daher mache ich mich nicht unbeliebt. Aber darum ist es ja auch diese regionale Nähe, die man immer zu einem Verein hat. Und wie gesagt, wenn dann so ein Verein wie der MSV Duisburg, der ja auch eine wirklich lange Tradition hat, der Maidericher Sportverein, dann ist es natürlich für die Region schlimm, ist es für die Fans schlimm und davon gibt es sicher ein paar in Deutschland, würde ich sagen. Denn wie gesagt, es ist ein Traditionsverein, der war immer dabei, der hat immer irgendwie natürlich nicht den großen Erfolg gehabt, das ist klar, aber ist es auf jeden Fall ein Name. Und wenn der einfach so von der Landkarte gestrichen wird, halte ich das für eine ganz, ganz negative Entwicklung. Aber nicht nur beim MSV Duisburg, da gibt es auch andere Beispiele. Und da würde ich lieber einen MSV Duisburg in der Bundesliga sehen, als so einen Retortenclub wie Hoffenheim oder Wolfsburg. Völlig richtig. Bravo, Pocho, bravo! Ja, danke schön. Bravo! Danke, danke. Ja. Oder den BTSV. Ja. Können wir eigentlich irgendwas über den BTSV sagen? Die hat man doch, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, oder? Berlin da, die haben schöne Spieler geholt. Aber der BTSV? Ja, die holen doch auch sehr viele, die haben auch ein paar Spieler geholt in letzter Zeit. So ist das doch nicht, oder? Aber so hot sind sie noch nicht, dass da was kommt. Ja. Ich bin auch ein wenig gespannt natürlich darauf, weil ich glaube, der BTSV hat das letzte Mal vor 27 Jahren in der Bundesliga gespielt. BTSV. Das ist der richtige Name. Und hat damals ja das Trikotsponsoring sozusagen eingeführt mit dem Jägermeister-Trikot. Jägermeister, großartig, das muss man sagen. Ja. Und da würden heute richtig viele, richtig viel Geld für bezahlen für so ein Trikot, glaube ich. Mit diesem ganzen Jägermeister-Merchandise, auch in Amerika, wo ja der Jägermeister viel erfolgreicher ist als bei uns, muss man ja auch mal dazu sagen. Trinkt ja jedes Kid, trinkt da ja schon Jägermeister aus der Pulla. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die natürlich ihre erste Bundesliga-Saison nach so vielen Jahren Meister werden. Dass das nicht immer funktioniert, hat man jetzt bei dem Verein Fortuna Düsseldorf gesehen. Kleinen Newsflash, Ferrati wechselt zum FC Sion. Ich glaube, Sion ist in der Schweiz, oder? Das ist Frankreich. Ja, nee, das ist Schweiz. Aber jetzt auch die offizielle Bestätigung vor drei Minuten. Borussia tweetet Raphael Transfer fix. Na, wenn das nichts ist. Aber ich glaube, das war das. Borussia.de sogar. Und für jeden Gladbach-Fan ist klar, wenn das da so draufsteht, vorbehaltlich der am kommenden Montag angesetzten sportärztlichen Untersuchungen wird Borussia Mönchengladbach Offensivspieler Raphael von Dynamo Kiew verpflichten. Bis 2017 vertragen. Wenn das auf Borussia.de steht, ist es sicher. Muss man sagen, wie es ist. Sascha Rita bestätigt Verhandlungen mit Schalke 04. Geht's weiter. Spielt ja gerade bei Fulham. Ja. Spielt gerade bei Fulham. Jetzt können wir, glaube ich, noch ein bisschen Name-Dropping machen. Vidra als Ersatz für De Bruyne. Scheint auch ein... Nee. Ja, das sind so die letzten Informationsschnipsel, die wir hier noch reinschmeißen können. In den Äther. In den Äther. So, was sagt Sky Sport Mirror? Igor ein verwechselt zu Arsenal. Oh, jetzt kommt aber auch gerade hier die Transfergeschichte bei. Ja. Shaqiri. Tahiti immer noch Zweiter auf dem Spox-Voting, wer Confed-Cup-Sieger wird, ja. Findest du noch was? Ansonsten würde ich fast hier den Deckel drauf machen. Ja, machen wir doch mal den Deckel drauf, sonst haben wir ja beim nächsten Mal gar nichts mehr zu quatschen. Dabei geht ja die offizielle Transferperiode erst ab 1.7. los. Muss man sich mal vorstellen. Worauf das zuerst gehört? Bei uns? Ja, bitte. Ja, da erst dann müsste so richtig die 4-12er Transfer-News abgehen. Die Luzi abgehen. Die Wuppa. Die Luzi. Fußballtransfers. Ich sehe aber auch auf Anhieb jetzt nichts mehr. Nee, ich glaube, das war's. Ich glaube auch. Noch 4 Tage bis Guardiola. Wir freuen uns drauf. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Gezerre um Goretzka eskaliert. Ja, schickt Mourinho Mata weg. Das verstehe ich bis heute nicht, wie man den guten Mata verkaufen kann. Ich finde, das ist ein... Was war jetzt los? Das ist ein Bomben-Mittelfeldspieler. Ja. Na gut, Pocho, dann würde ich fast sagen, bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Ich danke auch. Und ich denke mal, wir hören uns dann bei den nächsten Transfer-News wieder. Mindestens. Horrido. Macht's gut.